Abschnitt 70 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Prophet. Frei nach Puschkin. Und ich irrte durch die Wüsten, wahrheitsdürstend, kramgebrochen, und für alle, die da büßten, als mich stumm die Sterne grüßten, hab ich ein Gebet gesprochen. Herr, ich habe meine Sünden, meine Frevel längst gebüßt. Lass, o lasse mich ergründen und der ganzen Welt verkünden, wo dein Quell der Wahrheit fließt. Und aufflammten die Gestirne, und ich fühlte, dass er zürne, und ich wußte, wer es war, der die Glorie um die Stirne Dornen trug im wirren Haar. Und mit seinen wunden Händen rührt er leicht mein Augenpaar, wie ein junger Königsaar konnt ich scharfe Blicke senden, denn mit seinen wunden Händen rührte er mein Augenpaar. Meine rüde Lästerzunge riss er aus dem Munde mir, setzte dann mit raschem Schwunge für die tote Lästerzunge diese kluge Schlange hier. Und mein Herz, das blutend sprühte, schnitt er aus dem Leibe mir, eine Kohle, die noch glühte, rot wie eine Rose blühte, setzte lächelnd er dafür. Und dann war zum Himmelsbogen, der in tausend Flammen stand, er mit raschem Flug gezogen, doch sein Wort kam hergeflogen vom gesäumten Himmelsrand. Auf, Prophet, ich will dich senden über Land und über Meere, auf und gürte deine Lenden und mit waffenschweren Händen künde meines Reiches Ehre. Ende von Der Prophet.